Altcoins. Während Bitcoin das erste Beispiel für ein elektronisches Peer-to-Peer-Bargeld war, wird es sicherlich nicht das letzte sein. Nachdem Nakamotos Entwicklung veröffentlicht wurde und die Währung im Wert stieg und sich durchsetzte, kopierten viele diese, um ähnliche Währungen herzustellen. Namecoin war die erste Währung, die den Programmcode von Bitcoin verwendete und im April 2011 in Betrieb ging. Bis Februar 2017 wurden laut CoinMarketCap.com mindestens 732 digitale Währungen geschaffen. Obwohl normalerweise geglaubt wird, dass diese Währungen im Wettbewerb zu Bitcoin stehen und dass eine von ihnen Bitcoin in Zukunft überholen könnte, stehen sie in Wirklichkeit nicht in Konkurrenz zu Bitcoin, weil sie niemals über die Eigenschaften verfügen können, die Bitcoin als digitales Bargeld und solides Geld auszeichnen. Damit ein digitales System als digitales Bargeld funktionieren kann, muss es außerhalb der Kontrolle von Dritten liegen. Sein Betrieb muss dem Willen seines Nutzers gemäß dem Protokoll entsprechen, ohne dass Dritte diese Zahlungen stoppen können. Nach jahrelanger Beobachtung der Entstehungsprozesse von Altcoins scheint es unmöglich, dass irgendein Altcoin die gegensätzliche Pattsituation zwischen den Bitcoin-Stakeholdern nachbilden und dabei verhindern kann, dass eine bestimmte Partei die Zahlungen kontrolliert. Bitcoin wurde von einem anonymen Programmierer entworfen, dessen wahre Identität nach wie vor unbekannt ist. Er übermittelte seine Entwicklung an eine mysteriöse Mailingliste für Computerprogrammierer, die sich für Kryptographie interessierten, und nachdem er über einige Monate hinweg Feedback dazu erhalten hatte, startete er das Netzwerk gemeinsam mit dem Programmierer Hal Finney, der im August 2014 verstarb. Nach ein paar Tagen, in denen er mit Finney Transaktionen getätigt und mit der Software experimentiert hatte, begannen weitere Mitglieder, sich dem Netzwerk anzuschließen, um Transaktionen durchzuführen und Mining zu betreiben. Nakamoto verschwand Mitte 2010, nachdem er bekannt gab, dass er sich neuen Projekten widmen werde, und man hat seitdem vermutlich nie wieder etwas von ihm gehört. Aller Wahrscheinlichkeit nach existieren etwa 1 Million Bitcoins, die auf einem Konto gehalten werden, das von Nakamoto kontrolliert wird oder wurde. Aber diese Coins wurden bisher nicht ein einziges Mal bewegt. Nakamoto ergriff jedoch extreme Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass er nicht identifiziert wird, und bis heute gibt es keine stichhaltigen Beweise dafür, wer der wahre Nakamoto ist. Hätte er identifiziert werden wollen, wäre er längst an die Öffentlichkeit getreten. Hätte er Beweise hinterlassen, die zur Aufdeckung seiner Identität führen könnten, so wären diese wahrscheinlich bereits dazu verwendet worden. Alle seine Schriften und Mitteilungen wurden von Ermittlern und Journalisten bis ins Detail studiert, jedoch ohne Erfolg. Es ist höchste Zeit, dass alle an Bitcoin Beteiligten nicht mehr der Frage nach der wahren Identität von Nakamoto nachgehen, sondern stattdessen akzeptieren, dass es für den Betrieb der Technologie keine Rolle spielt, ebenso wie die Identität des Erfinders des Rades heute keinen mehr interessiert. Da Nakamoto und Finney nicht mehr unter uns sind, besitzt Bitcoin keine zentrale Autoritätsperson oder Führungskraft, die seine Richtung bestimmen oder Einfluss auf den Entwicklungsverlauf ausüben könnte. Selbst Gavin Anderson, der in engem Kontakt zu Nakamoto stand und eines der bekanntesten Gesichter von Bitcoin ist, war nicht in der Lage, Einfluss auf den Entwicklungsverlauf von Bitcoin auszuüben. In der Presse wird oftmals eine E-Mail zitiert, von der behauptet wird, dass sie die letzte jemals von Nakamoto übermittelte Nachricht sei. Darin steht, Zitat, »Ich wende mich nun anderen Dingen zu, es befindet sich bei Gavin und allen anderen in guten Händen«, Zitat Ende. Anderson hat wiederholt versucht, die Größe der Bitcoin-Blöcke zu vergrößern, aber alle seine Vorschläge dazu wurden von den Betreibern der Nodes abgelehnt. Während Bitcoin in Bezug auf alle in Kapitel 8 genannten Kennzahlen weitergewachsen ist und sich weiterentwickelt hat, hat die Autorität eines Einzelnen oder einer Partei über Bitcoin bis zur Bedeutungslosigkeit abgenommen. Bitcoin kann als souveräner Programmcode verstanden werden, der von keiner externen Autorität kontrolliert werden kann. Nur die eigenen Regeln von Bitcoin sind in der Lage, ihn zu kontrollieren. Es ist nahezu unmöglich geworden, diese Regeln in irgendeiner substanziellen Weise zu ändern, da die Status-Quo-Tendenz weiterhin maßgeblich die Anreize aller am Projekt Beteiligten prägt. Dank der Souveränität des Bitcoin-Programmcodes, unterstützt durch den Proof of Work, kann Bitcoin als echte und effektive Lösung für das Problem der Doppelausgaben und als erfolgreiches digitales Geld bezeichnet werden. Und es ist genau dieses Prinzip des Nichtvertrauens, das andere digitale Währungen nicht nachahmen können. Jede digitale Währung, die nach Bitcoin entwickelt wurde, steht vor einer tiefen existenziellen Krise. Da Bitcoin bereits existiert und mehr Sicherheit, Rechenleistung und eine etablierte Nutzerbasis bietet, wird jeder, der digitales Geld verwenden möchte, Bitcoin ganz selbstverständlich gegenüber kleineren und weniger sicheren Alternativen bevorzugen. Da die Nachbildung des Programmcodes zur Generierung eines neuen Coins fast kostenlos ist und vermehrt Nachahmer-Coins erscheinen, wird vermutlich kein einziger Coin irgendeine Art von signifikantem Wachstum oder Dynamik entwickeln, es sei denn, ein Team widmet sich aktiv der Pflege, Vermehrung, Programmierung und Absicherung des Coins. Für Bitcoin als erste derartige Erfindung reichte es für den Erfolg und die wachsende Nachfrage aus, den Nachweis zu erbringen, dass die Währung einen Wert als digitales und hartes Geld besitzt. Allein damit konnte Bitcoin erfolgreich sein, obwohl die einzige Person, die hinter dem Projekt stand, ein anonymer Programmierer war, der praktisch kein Geld für Bitcoin-Werbung ausgab. Da die alternativen Coins im Prinzip leicht zu reproduzierende Bitcoin-Imitationen sind, haben diese nicht den Vorteil, in der realen Welt nachgefragt zu sein und müssen diese Nachfrage erst aktiv aufbauen und verstärken. Deshalb verfügen praktisch alle Altcoins über ein verantwortliches Team, das das Projekt gestartet, es vermarktet, das Marketingmaterial entworfen und die Pressemitteilungen so an die Presse übermittelt hat, als wären es Nachrichten. Zudem hat das Team den Vorteil, eine große Anzahl an Coins durch Mining schürfen zu können, lange bevor jemand von den Coins gehört hat. Diese Teams sind öffentlich bekannte Einzelpersonen und egal wie sehr sie sich auch bemühen mögen, können sie nicht glaubwürdig nachweisen, dass sie keine Kontrolle über die Entwicklung der Währung haben. Genau dieser Punkt untergräbt den Anspruch anderer Währungen, die vorgeben, eine Form von digitalem Bargeld zu sein, das nicht von Dritten bearbeitet oder kontrolliert werden kann. Nachdem der Bitcoin-Geist aus der Flasche gekommen ist, könnte jeder, der versucht, eine Alternative zu Bitcoin zu entwickeln, nur dann erfolgreich sein, wenn er kräftig in den Coin investiert und ihn effektiv unter seine Kontrolle bringt. Solange es eine Partei gibt, die eine souveräne Macht über eine digitale Währung ausübt, kann diese Währung nicht als eine Form von digitalem Bargeld verstanden werden, sondern als eine sehr ineffiziente Form der vermittelten Zahlung. Dies stellt ein Dilemma für Entwickler alternativer Währungen dar. Ohne aktives Management durch ein Team von Entwicklern und Vermarktern wird keine digitale Währung aus der Masse von mehr als 1000 Währungen herausragen oder Kapital anziehen. Eine derartige Währung kann mit ihrem aktiven Team für Management, Entwicklung und Marketing nicht glaubhaft nachweisen, dass sie nicht von diesen Einzelpersonen kontrolliert wird. Mit einer Gruppe von Entwicklern, welche die Mehrheit der Coins, die Rechenleistung und die Programmierkenntnisse kontrollieren, ist die Währung praktisch eine zentralisierte Währung, bei der die Interessen des Teams den Entwicklungsprozess bestimmen. Es ist nichts falsch an einer zentralisierten digitalen Währung und es kann durchaus sein, dass wir solche Wettbewerber in einem freien Markt ohne staatliche Einschränkungen bekommen. Dennoch ist etwas zutiefst und grundlegend falsch an einer zentralisierten Währung, die ein sehr schwerfälliges und ineffizientes Design annimmt, dessen einziger Vorteil die Beseitigung eines Single Point of Failure ist. Dieses Problem ist besonders stark ausgeprägt bei digitalen Währungen, die mit einem Initial Coin Offering, ICO, starten. Das ICO wird von einer medial präsenten Gruppe von Entwicklern begleitet, die öffentlich mit Investoren kommunizieren und das gesamte Projekt effektiv zu einem zentralisierten Projekt machen. Die Irrungen und Wirrungen von Ethereum, dem nach Bitcoin zweitstärksten Coin in Bezug auf den Marktwert, veranschaulichen diesen Punkt besonders deutlich. Die Decentralized Autonomous Organization, DAO, war die erste Implementierung eines Smart Contract im Ethereum-Netzwerk. Nachdem mehr als 150 Millionen Dollar in diesen Smart Contract investiert wurden, konnte ein Angreifer den Programmcode so ausführen, dass etwa ein Drittel aller Vermögenswerte aus der DAO auf sein eigenes Konto umgeleitet wurde. Es wäre wohl unzutreffend, diesen Angriff als Diebstahl zu bezeichnen, denn alle Einleger hatten akzeptiert, dass ihr Geld durch den Programmcode und nichts anderes kontrolliert wird. Und der Angreifer hatte nichts anderes getan, als den Programmcode so auszuführen, wie er von den Einlegern akzeptiert worden war. Nach dem DAO-Hack schufen die Entwickler von Ethereum eine neue Version von Ethereum, in der dieser unangenehme Fehler niemals auftrat, wobei sie die Gelder des Angreifers beschlagnahmten und an seine Opfer verteilten. Dieser erneute Einsatz von subjektiven menschlichen Managementaktivitäten steht im Widerspruch zum Ziel, einen Programmcode in eine Gesetzmäßigkeit umzuwandeln und stellt die gesamte Grundlage von Smart Contracts in Frage. Wenn im zweitgrößten Netzwerk, gemessen an der Rechenleistung, die Blockchain-Aufzeichnungen geändert werden können, sobald die Transaktionen nicht in einer Weise erfolgen, die den Interessen des Entwicklungsteams entspricht, dann ist die Vorstellung, dass irgendeiner der Altcoins tatsächlich ausschließlich durch Rechenvorgänge gesteuert wird, nicht haltbar. Die Konzentration von Rechenleistung, Währungsbesitz und Programmierkenntnissen in den Händen einer Gruppe von Personen, die effektiv Partner in einem Unternehmen sind, widerspricht dem gesamten Zweck einer Blockchain-Struktur. Darüber hinaus ist es äußerst schwierig, vorherzusehen, ob solche privat emittierten Währungen jemals den Status einer globalen Währung annehmen werden, wenn sie ein sichtbares Team hinter sich haben. Sollten die Währungen deutlich im Wert steigen, wird dadurch eine kleine Gruppe von Gründern extrem reich werden und die Möglichkeit erhalten, ihre eigene Seigniorage einzusammeln, eine Rolle, die bisher ausschließlich den Nationalstaaten der modernen Welt vorbehalten war. Die Zentralbanken und nationalen Regierungen dürften diese Untergrabung ihrer Autorität nicht allzu wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Es wäre für die Zentralbanken relativ einfach, eines der hinter dieser Währung stehenden Teams dazu zu bringen, die Währung zu zerstören oder ihre Funktionsweise so zu ändern, dass sie nicht mit den nationalen Währungen konkurrieren kann. Im Vergleich zu Bitcoin hat sich kein einziger Altcoin auch nur annähernd so widerstandsfähig gegenüber Veränderungen erwiesen, was sich auf den wirklich dezentralen Charakter von Bitcoin und seine starken Anreize für alle zurückführen lässt, sich an die vorhandenen Konsensregeln zu halten. Bitcoin kann diesen Ruf nur deshalb für sich beanspruchen, weil er 9 Jahre lang den Widrigkeiten des Internets standgehalten hat und sich weiterentwickeln konnte, ohne dass eine Behörde die Währung kontrollieren konnte. Zudem konnte Bitcoin einige gut koordinierte und großzügig finanzierte Kampagnen, die seine Veränderung erzwingen wollten, sehr erfolgreich abwehren. Im Vergleich dazu bieten Altcoins eine unverwechselbar freundliche Kultur, bestehend aus netten Menschen, die in einem Teamprojekt zusammenarbeiten. Während diese Haltung gut für ein neues Startup ist, ist es ein Gräuel für ein Projekt, das ein glaubwürdiges Engagement zugunsten einer festen Geldpolitik zeigen will. Sollten die Teams hinter einem bestimmten Altcoin beschließen, ihre Geldpolitik zu ändern, wäre es relativ einfach, diese Änderung umzusetzen. Ethereum hat beispielsweise noch keine klare Vorstellung davon, wie seine Geldpolitik in Zukunft aussehen soll und überlässt die Diskussion darüber einfach der Community. Dies mag zwar wunderbar im Sinne des Zusammengehörigkeitsgefühls der Ethereum-Gemeinschaft sein, bietet aber keine Grundlage für den Aufbau einer globalen, harten Währung, was Ethereum, um fair zu sein, gar nicht erst für sich beansprucht. Die meisten Altcoins vermarkten sich nicht als Konkurrenten von Bitcoin, sondern als Coins, die sich von Bitcoin unterscheiden, sei es, weil sie sich darüber im Klaren sind, dass sie keine harte Währung darstellen, oder um Konfrontationen mit den politischen Autoritäten zu vermeiden oder um einfach nur Marketing damit zu betreiben. Es gibt nichts an der Architektur von Bitcoin, was darauf hindeutet, dass es gut für eine der vielen Anwendungsfälle wäre, die von den anderen Coins angeblich geboten werden, und bisher konnte außer Bitcoin selbst kein anderer Coin irgendwelche Unterscheidungsfunktionen oder Merkmale liefern, die Bitcoin nicht hat. Dennoch besitzen sie alle eine frei handelbare Währung, die für ihr komplexes System zur Durchführung einiger Online-Anwendungen aus irgendeinem Grund unerlässlich ist. Doch die Vorstellung, dass neue Web-Apps ihre eigene dezentrale Währung benötigen, ist nichts weiter als die verzweifelt naive Hoffnung, dass es wirtschaftlich rentabel sein könnte, das Problem der fehlenden Übereinstimmung von Bedürfnissen irgendwie ungelöst zu lassen. Der Grund, warum reale Unternehmen keine eigenen Währungen ausgeben, ist, dass niemand eine Währung halten möchte, die nur in einem bestimmten Unternehmen ausgegeben werden kann. Der Sinn des Haltens von Geld besteht darin, Liquidität zu halten, die so einfach wie möglich ausgegeben werden kann. Das Halten von Geldformen, die nur bei bestimmten Verkäufern ausgegeben werden können, bietet sehr wenig Liquidität und macht keinen Sinn. Jeder wird es natürlich vorziehen, liquide Zahlungsmittel zu halten, und jedes Unternehmen, das auf Zahlungen in seiner eigenen frei handelbaren Währung besteht, verursacht für seine potenziellen Kunden nicht nur deutlich höhere Kosten, sondern auch Risiken. Selbst in Unternehmen, die aus operativen Gründen eine Form von Token benötigen, wie beispielsweise Freizeitparks oder Casinos, hat der Token im Vergleich zu liquidem Geld immer einen festen Wert, sodass die Kunden genau wissen, was sie bekommen und genaue wirtschaftliche Berechnungen anstellen können. Sollte eine dieser vermeintlich revolutionären dezentralen Währungen eine realitätsnahe, werthaltige Anwendung bieten, ist es völlig unvorstellbar, dass diese App mit ihrer eigenen, frei handelbaren Währung bezahlt wird. Tatsächlich habe ich, nachdem ich diesen Bereich jahrelang untersucht habe, noch keine einheitliche digitale Währung identifiziert, die Produkte oder Dienstleistungen anbietet, die eine Marktnachfrage haben. Die hochgelobten dezentralen Anwendungen der Zukunft scheinen nie Realität zu werden, aber die Token, die für ihren Betrieb angeblich unerlässlich sind, entstehen jeden Monat zu Hunderten. Man ist geneigt, sich zu fragen, ob der einzige Nutzen dieser revolutionären Währung die Bereicherung ihrer Entwickler ist. Außer Bitcoin kann kein anderer Coin einen glaubwürdigen Anspruch darauf erheben, sich erfolgreich der Kontrolle eines Dritten zu entziehen. Daher ist auch die gesamte Diskussion in Bezug auf die Nutzung der extrem komplexen Struktur, die Bitcoin zugrunde liegt, irrelevant. Es ist nicht besonders originell oder schwierig, das Design von Bitcoin zu kopieren und eine etwas abgewandelte Nachahmung zu entwickeln, weshalb es von Tausenden versucht wurde. Mit der Zeit kann man davon ausgehen, dass immer mehr dieser Coins auf den Markt kommen werden, wodurch die Marken aller anderen Altcoins geschwächt werden. Mit Ausnahme von Bitcoin sind alle anderen Digitalwährungen in der Summe weiches Geld. Kein einziger Altcoin kann aufgrund seiner eigenen Verdienste gewürdigt werden, denn sie bieten alle ähnliche Leistungen, die im Übrigen auch Bitcoin bietet. Vielmehr unterscheiden sich Altcoins sehr stark von Bitcoin, da ihr Angebot und ihr Design leicht geändert werden können, während die Geldpolitik von Bitcoin in jeder Hinsicht in Stein gemeißelt ist. Es bleibt abzuwarten, ob es einer dieser Währungen gelingen wird, andere vom Markt geforderte Dienste anzubieten, die nicht schon von Bitcoin angeboten werden, aber es zeichnet sich ab, dass Altcoins nicht mit Bitcoin in Bezug auf ein digitales Bargeld konkurrieren können, das für seinen Betrieb keinem Dritten vertrauen muss. Dass sich alle Macher von Altcoins dafür entschieden haben, das Wesen von Bitcoin nachzuahmen und gleichzeitig vorgeben, zusätzliche Aufgaben zu lösen, erweckt nicht gerade Vertrauen und lässt erahnen, dass Altcoins im Grunde nur ihre Macher bereichern. Die unzähligen Nachahmungen von Nakamotos Entwicklung sind vielleicht die aufrichtigste Form der Schmeichelei, aber das anhaltende Unvermögen der Nachahmer, etwas Überlegenes im Vergleich zu Nakamoto zu liefern, ist ein Beweis dafür, wie einzigartig seine Leistung ist. Die einzigen sinnvollen Ergänzungen zum Bitcoin-Design wurden von kompetenten, selbstlosen und freiwilligen Programmierern geliefert, die mit ihrer Arbeit dazu beigetragen haben, den ursprünglichen Bitcoin-Code zu verbessern. Viele weniger kompetente Programmierer sind überaus reich geworden, indem sie die Entwicklung von Nakamoto mit Marketing und sinnlosen Schlagwörtern neu verpackt haben, aber sie alle haben es versäumt, ihrem Produkt funktionale Fähigkeiten hinzuzufügen, die eine reale Nachfrage bedienen. Das Wachstum dieser Altcoins muss im Kontext mit weichem staatlichem Geld betrachtet werden, das nach einfachem Investitionskapital sucht und mit massiven Fehlinvestitionen große Blasen bildet.